Prüfstein für eine wissenschaftliche Theorie ist, wie gesagt, ihre Fähigkeit, die Ergebnisse eines Experiments vorherzusagen. Vielleicht sind wir nicht in der Lage, das Ergebnis eines Experiments genau vorherzusagen. Doch wir können das Experiment viele Male wiederholen und so bestätigen, dass die verschiedenen möglichen Ergebnisse mit der Wahrscheinlichkeit eintreten, die von der Quantentheorie vorhergesagt wird. Trotz der Unschärferelation besteht also keine Notwendigkeit, den Glauben an eine Welt aufzugeben, die von physikalischen Gesetzen bestimmt wird. Tatsächlich waren am Ende die meisten Wissenschaftler bereit, die Quantenmechanik zu akzeptieren, weil sie vollkommen mit den experimentellen Daten übereinstimmte. Eine der wichtigsten Konsequenzen der Heisenbergschen Unschärferelation besagt, dass Teilchen sich in gewisser Hinsicht wie Wellen verhalten. Wie gesehen haben sie keine festlegbare Position, sondern sind mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung verschmiert. Genauso erfahren wir aus Plancks Quantenhypothese, dass sich das Licht, obwohl es aus Wellen besteht, in gewisser Hinsicht so verhält, als setze es sich aus Teilchen zusammen. Licht kann nur in Paketen, in Quanten ausgestrahlt und absorbiert werden. Tatsächlich beruht die Theorie der Quantenmechanik auf einer völlig neuen Mathematik, die die reale Welt nicht mehr streng in Welle und Teilchen einteilt. Für manche Zwecke ist es nützlich, sich Teilchen als Wellen vorzustellen und für andere Zwecke günstiger, Wellen als Teilchen anzusehen. Doch beide Denkweisen sind nur bequeme Vereinfachungen. Das meinen Physiker, wenn sie vom Welle-Teilchen-Dualismus der Quantenmechanik sprechen. Das quantenmechanische Welle-Teilchen-Verhalten hat eine wichtige Konsequenz. Wir können zwischen zwei Teilchenmengen ein Phänomen beobachten, das als Interferenz bezeichnet wird. Normalerweise denkt man bei Interferenz an Wellen. Das heißt, wenn Wellen zusammenstoßen, können die Berge der einen Wellengruppe mit den Tälern der anderen Gruppe zusammenfallen. Dann sagt man, die Wellen seien phasenverschoben. In diesem Fall heben sich die beiden Wellengruppen auf, statt sich zu einer stärkeren Welle zu addieren, wie man erwarten könnte. Doch infolge der von der Quantenmechanik eingeführten Dualität kann Interferenz auch bei Teilchen auftreten. Ein berühmtes Beispiel ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Stellen wir uns eine Trennwand mit zwei schmalen, parallelen Spalten vor. Bevor wir betrachten, was geschieht, wenn wir Teilchen durch diese Spalten schicken, wollen wir schauen, was passiert, wenn wir sie mit Licht bestrahlen. Auf der einen Seite steht eine Lichtquelle von bestimmter Farbe, das heißt von einer bestimmten Wellenlänge. Der größte Teil des Lichts trifft auf die Trennwand. Doch eine geringe Menge dringt durch die Spalte. Nehmen wir nun an, auf der anderen Seite der Trennwand steht ein Sichtschirm. Stellen Sie sich einen beliebigen Punkt auf dem Sichtschirm vor. Er empfängt Wellen aus beiden Spalten. Doch muss das Licht im Allgemeinen auf dem Weg von der Quelle durch die Spalte zum Sichtschirm unterschiedliche Entfernungen zurücklegen. Das heißt, die Wellen kommen nicht phasengleich an dem Punkt an. An einigen Stellen fallen die Berge der einen Welle mit den Tälern der anderen zusammen, mit dem Erfolg, dass sich die Wellen aufheben. An anderen Stellen treffen die Berge beider Wellen und andererseits ihrer beiden Täler aufeinander, woraufhin sich die Wellen verstärken. Und an den meisten Stellen liegt die Situation irgendwo dazwischen. Das Ergebnis ist ein charakteristisches Hell-Dunkel-Muster. Zur Weglänge und Interferenz sehen Sie die Abbildung 9 im Booklet. Bemerkenswert ist, dass man haargenau das gleiche Muster erhält, wenn man die Lichtquelle durch eine Teilchenquelle ersetzt, die etwa Elektronen mit einer bestimmten Geschwindigkeit aussendet. Wenn nämlich die Elektronen eine eindeutig definierte Geschwindigkeit besitzen, dann haben die entsprechenden Materiewellen laut Quantentheorie eine eindeutig definierte Wellenlänge. Nehmen wir an, es stünde nur ein Spalt zur Verfügung. Und man würde Elektronen auf die Trennwand abfeuern. Die meisten Elektronen hielte die Trennwand auf, doch einige würden den Spalt passieren und zum Sichtschirm dahinter gelangen. Man könnte deshalb annehmen, dass sich die Zahl der auf jeden Punkt des Sichtschirms treffenden Elektronen einfach erhöht, wenn man einen weiteren Spalt öffnet. Aber mitnichten. In diesem Fall erhöht sich an manchen Stellen die Zahl der Elektronen, die auf den Sichtschirm treffen, und geht an anderen Stellen zurück. Genauso, als würden die Elektronen wie Wellen interferieren, statt sich als Teilchen zu verhalten. Stellen Sie sich nun vor, Sie schicken die Elektronen einzeln durch die Spalten. Kommt es noch zur Interferenz? Man sollte erwarten, dass sich jedes Elektron entweder durch den einen oder den anderen Spalt bewegt und dass das Interferenzmuster so zum Verschwinden gebracht werden kann. Tatsächlich aber tritt das Interferenzmuster auch auf, wenn die Elektronen einzeln ausgesendet werden. Jedes Elektron muss also seinen Weg durch beide Spalten nehmen und mit sich selbst interferieren. Dieses Phänomen, die Interferenz zwischen Teilchen, war entscheidend für unser Verständnis des Aufbaus von Atomen, der Grundeinheiten von Chemie und Biologie und der Bausteine, aus denen wir und alles um uns her bestehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte man sich das Atom weitgehend wie das Sonnensystem vor. Elektronen, Teilchen mit negativer elektrischer Ladung, kreisen um einen positiv geladenen zentralen Kern. Die Anziehung zwischen positiver und negativer Ladung halte, so glaubte man, die Elektronen in genau der gleichen Weise auf ihren Umlaufbahnen, wie die Massenanziehung zwischen der Sonne und den Planeten diese an ihre Bahnen binde. Doch stand man damit vor einem schwierigen Problem. Aus den klassischen Gesetzen der Mechanik und Elektrizität vor der Quantenmechanik folgte, dass derart um den Kern kreisende Elektronen Strahlung abgeben müssten. Das hätte zur Folge, dass sie Energie verlieren und sich deshalb spiralförmig nach innen bewegen würden, bis sie mit dem Kern kollidierten. Unter diesen Umständen würde das Atom und mit ihm alle Materie rasch in einen Zustand von sehr hoher Dichte zusammenstürzen, was offenkundig nicht der Fall ist. Eine Teillösung für dieses Problem fand 1913 der dänische Physiker Niels Bohr. Nach seiner Hypothese können die Elektronen nicht in beliebigen, sondern nur in bestimmten festgelegten Entfernungen um den Kern kreisen. Nimmt man weiterhin an, dass sich nur ein oder zwei Elektronen in einem dieser Abstände um den Kern bewegen können, wäre das Problem des Kollapses gelöst, weil die Elektronen ihre Spirale nur so lange fortsetzen könnten, bis sich die begrenzte Zahl von inneren Umlaufbahnen gefüllt hätte. Dieses Modell lieferte eine sehr gute Erklärung für den Aufbau des einfachsten Atoms, des Wasserstoffatoms, bei dem nur ein Elektron um den Kern kreist. Doch erschien der Gedanke, dass es nur eine begrenzte Zahl von zulässigen Umlaufbahnen gebe, höchst provisorisch. Die neue Theorie der Quantenmechanik löste dieses Problem. Sie erlaubt es, sich ein Elektron, das den Kern umkreist, als Welle vorzustellen, deren Wellenlänge von ihrer Geschwindigkeit abhängt. Stellen Sie sich vor, dass die Welle den Kern in spezifischen Abständen umkreist, wie Bohr es postuliert hatte. Bei bestimmten Bahnen entspricht die Länge einer ganzen Zahl von Wellenlängen des Elektrons. Diese Umlaufbahnen entsprechen den erlaubten Bahnen von Bohr. Doch bei Bahnen, die nicht in ganzzahligem Verhältnis zur Wellenlänge stehen, wird jeder Wellenberg bei den Umlaufbewegungen der Elektronen schließlich durch ein Wellental aufgehoben. Diese Bahnen sind nicht erlaubt. Damit hatte Bohrs Gesetz der erlaubten und verbotenen Bahnen eine Erklärung. Eine elegante Methode, um eine bildliche Vorstellung vom Welle-Teilchen-Dualismus zu vermitteln, ist eine Aufsummierung aller Möglichkeiten gemäß der Pfad-Integral-Methode von Richard Feynman. Er geht von der Annahme aus, dass das Teilchen nicht eine einzige Geschichte oder nicht einen einzigen Weg in der Raumzeit hinter sich hat, wie es die klassische Theorie vor der Quantenmechanik postulierte, sondern dass es sich auf jedem möglichen von A nach B Weg bewegt. Sehen Sie dazu Abbildung 10 im Booklet. Als diese Ideen in konkreter mathematischer Form vorlagen, war es relativ leicht, die erlaubten Bahnen in komplizierteren Atomen zu berechnen. Ja, sogar in Molekülen, die aus mehreren Atomen bestehen und durch Elektronen zusammengehalten werden, deren Bahnen um mehr als einen Kern laufen. Da die Struktur der Moleküle und ihre wechselseitigen Reaktionen allen chemischen und biologischen Prozessen zugrunde liegt, ermöglicht uns die Quantenmechanik im Prinzip, innerhalb der von der Unschärferelation gesetzten Grenzen, nahezu alles vorherzusagen, was wir um uns herum wahrnehmen. Die Quantentheorie hat sich so außerordentlich gut bewährt, dass sie fast der gesamten heutigen Wissenschaft und Technologie zugrunde liegt. Sie bestimmt das Verhalten von Transistoren und integrierten Schaltkreisen, die wichtige Bausteine elektronischer Geräte wie Fernseher und Computer sind. Und sie bildet auch die Grundlage der modernen Chemie und Biologie. Die einzigen Gebiete der Physik, in die die Quantenmechanik noch nicht in geeigneter Weise eingegliedert werden konnte, sind die Gravitation und der großräumige Aufbau des Universums. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bezieht die Unschärferelation der Quantentheorie nicht ein, was sie jedoch tun müsste, um nicht in Widerspruch zu anderen Theorien zu geraten. Indem die allgemeine Relativitätstheorie Punkte von unendlicher Dichte, Singularitäten, voraussagt, prognostiziert sie ihr eigenes Versagen. Genauso wie die klassische Mechanik ihr eigenes Versagen vorwegnahm, indem sie erklärte, dass Schwarzkörper Strahlung von unendlicher Energie abgeben. Wie in der klassischen Mechanik hoffen wir, diese störenden Singularitäten zu beseitigen, indem wir die klassische allgemeine Relativitätstheorie in eine Quantentheorie verwandeln. Das heißt, indem wir eine Quantentheorie der Gravitation schaffen. Warum haben bisher alle Experimente die allgemeine Relativitätstheorie bestätigt, wenn sie doch letztendlich falsch ist? Ganz einfach. Wir haben bislang keine Abweichung von den Beobachtungsdaten festgestellt, weil die Gravitationsfelder, deren Einfluss wir normalerweise unterliegen, vergleichsweise schwach sind. Wie gezeigt, müsste das Gravitationsfeld sehr stark gewesen sein, als alle Materie und Energie des Universums in seiner Frühphase in ein kleines Volumen gepresst war. In Gegenwart so starker Felder müssten die Effekte der Quantentheorie erheblich sein. Zwar verfügen wir noch nicht über eine Quantentheorie der Gravitation, doch wir kennen eine Anzahl von Eigenschaften, die sie nach unserer Ansicht besitzen müsste. Zum einen sollte sie Feynmans Formulierung der Quantentheorie als Aufsummierung von Möglichkeiten einbeziehen. Zum anderen müsste in jeder endgültigen Theorie Einsteins Idee enthalten sein, dass das Gravitationsfeld durch eine gekrümmte Raumzeit dargestellt wird. Teilchen versuchen, der besten Annäherung an einen geraden Weg zu folgen, die in einer gekrümmten Raumzeit möglich ist, doch da die Raumzeit nicht flach ist, scheinen ihre Wege verformt zu sein, als unterlägen sie dem Einfluss einer Gravitationskraft. Wenn wir Feynmans Aufsummierung von Möglichkeiten auf Einsteins Gravitationsbegriff anwenden, entspricht der Geschichte eines Teilchens jetzt eine vollständige gekrümmte Raumzeit, welche die Geschichte des gesamten Universums repräsentiert. In der klassischen Gravitationstheorie gibt es für das Universum nur zwei Möglichkeiten. Entweder existiert es schon ewig, oder es begann mit einer Singularität zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Aus Gründen, die wir bereits dargelegt haben, glauben wir, dass es das Universum nicht seit ewigen Zeiten gibt. Was waren die Randbedingungen am Anfang der Zeit? In der klassischen allgemeinen Relativitätstheorie ist das ein Problem, weil sie am Anfang des Universums ihre Gültigkeit einbüßt. Wenn diese Überlegungen zutreffen, eröffnet sich in der Quantentheorie der Gravitation eine neue Möglichkeit, die das Problem lösen könnte. In der Quantentheorie kann die Raumzeit von endlicher Ausdehnung sein und muss trotzdem keine Singularitäten besitzen, die eine Grenze oder einen Rand bilden. Die Raumzeit wäre wie die Erdoberfläche, nur dass sie zwei Dimensionen mehr hätte. Wenn Sie unablässig in einer bestimmten Richtung auf der Erdoberfläche reisen, kehren Sie irgendwann an Ihren Ausgangspunkt zurück, ohne dabei auf eine Singularität getroffen zu sein. Wenn diese Beschreibung richtig ist, eröffnet die Quantentheorie der Gravitation die neue Möglichkeit, dass es keine Singularitäten gibt, an denen die physikalischen Gesetze zusammenbrechen. Falls die Raumzeit keinen Rand hat, ist es nicht notwendig, das Verhalten am Rand anzugeben, den Anfangszustand des Universums zu kennen. Es gäbe keinen Raumzeitrand, an dem man sich auf Gott oder irgendein neues Gesetz berufen müsste, um die Grenzbedingungen der Raumzeit festzulegen. Das Universum wäre weder erschaffen noch zerstörbar. Es würde einfach sein. Solange wir glaubten, das Universum habe einen Anfang, schien die Rolle des Schöpfers klar zu sein. Doch wenn das Universum völlig in sich abgeschlossen ist, ohne Grenze oder Rand, ohne Anfang und Ende, ist die Antwort nicht mehr so offenkundig. Welche Aufgabe bleibt dann einem Schöpfer? Kapitel 10: Wurmlöcher und Zeitreisen. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, wie sich unsere Auffassung vom Wesen der Zeit im Laufe der Jahre gewandelt hat. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten die Menschen an die absolute Zeit. Doch die Entdeckung, dass die Lichtgeschwindigkeit für jeden Beobachter, egal wie er sich bewegte, gleich erschien, führte zur Relativitätstheorie und zum Abschied von der Idee, dass es eine einzige, absolute Zeit gebe. So wurde die Zeit zu einem Konzept relativ zu dem Beobachter, der sie maß. Trotzdem taten wir so, als sei die Zeit ein schnurgerades Bahngleis, auf dem man nur in die eine oder die andere Richtung fahren kann. Was aber wäre, wenn das Bahngleis Schleifen und Abzweigungen aufwiese, so dass der Zug zwar stets vorwärts führe, aber trotzdem an einen Bahnhof gelangte, an dem er früher schon einmal gehalten hätte? Mit anderen Worten, könnte jemand in der Lage sein, in die Zukunft oder die Vergangenheit zu reisen? Es ist möglich, in die Zukunft zu reisen. Die Relativitätstheorie zeigt, dass es möglich ist, eine Zeitmaschine zu konstruieren, die in der Zeit vorwärts springt. Zwar verfügen wir heute noch nicht über die Möglichkeiten dazu, aber das ist nur eine Frage der Technik. Wir wissen, dass es möglich ist. Eine Methode zur Konstruktion einer solchen Maschine könnte sich an dem Zwillingsparadoxon orientieren, das wir in Kapitel 6 erörtert haben. Nach diesem Verfahren höbe Ihre Maschine ab, während Sie darin säßen, beschleunigte fast auf Lichtgeschwindigkeit, setzte die Fahrt eine Weile fort, je nachdem, wie weit Sie in die Zukunft reisen wollten, und würde dann zurückkehren. Es sollte Sie eigentlich nicht überraschen, dass die Zeitmaschine auch ein Raumschiff ist. Denn nach der Relativitätstheorie hängen Zeit und Raum miteinander zusammen. Wenn Sie aussteigen, stellen Sie, wie gesagt, fest, dass auf der Erde mehr Zeit vergangen ist als für Sie. Sie sind in die Zukunft gereist. Können Sie auch zurück? Können wir die Bedingungen schaffen, die erforderlich sind, um in der Zeit zurückzureisen? Wenn der Anfangszustand des Universums nicht die Krümmung aufweist, wie sie für Zeitreisen erforderlich ist, können wir nicht vielleicht lokale Regionen der Raumzeit so stark verzerren, dass sie doch noch möglich werden? Da, wie gesagt, Zeit und Raum miteinander zusammenhängen, wird es Sie nicht überraschen, dass die Frage, ob Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, eng mit der Frage zusammenhängt, ob wir schneller als das Licht reisen können oder nicht. Dass Zeitreisen über Lichtgeschwindigkeiten ermöglichen, liegt auf der Hand. Wenn Sie aus der letzten Phase Ihres Ausflugs eine Reise in die Vergangenheit machen, können Sie Ihre Expedition insgesamt in beliebig kurzer Zeit absolvieren. Daher wären Sie in der Lage, mit unbegrenzter Geschwindigkeit zu reisen. Doch wie wir sehen werden, lässt sich der Schluss auch umkehren. Wenn Sie sich mit unbegrenzter Geschwindigkeit bewegen, können Sie auch in der Zeit zurückreisen. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass es nach der Relativitätstheorie nicht nur kein einheitliches Zeitmaß gibt, das die Zustimmung aller Beobachter fände, sondern dass sich unter bestimmten Umständen noch nicht einmal alle Beobachter über die Reihenfolge der Ereignisse einig sein müssen. Wenn zwei Ereignisse A und B so weit im Raum voneinander getrennt sind, dass eine Rakete mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen müsste, um von Ereignis A zu Ereignis B zu gelangen, dann könnten zwei Beobachter, die sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, durchaus uneins sein, ob Ereignis A vor Ereignis B stattgefunden hat oder ob es sich umgekehrt verhält. Allerdings dürfte es nicht leicht sein, die Schranke der Lichtgeschwindigkeit zu überwinden. Nach der Relativitätstheorie wird die Antriebsenergie, die erforderlich ist, um ein Raumschiff zu beschleunigen, umso größer, je näher es der Lichtgeschwindigkeit kommt. Dafür gibt es auch experimentelle Beweise, die zwar nicht Raumschiffe betreffen, wohl aber Elementarteilchen in Teilchenbeschleunigern, wie sie Fermilab oder das Europäische Laboratorium für Teilchenphysik, CERN, betreiben. Diese Teilchen können wir auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Aber wie viel Energie auch immer wir aufwenden, wir schaffen es nicht, sie über die Schranke der Lichtgeschwindigkeit zu treiben. Gleiches gilt für Raumschiffe. Egal, wie viel Antriebsenergie sie besitzen, über die Lichtgeschwindigkeit hinaus können sie nicht beschleunigen. Da Zeitreisen in die Vergangenheit nur mit Hilfe von Überlichtgeschwindigkeit möglich sind, scheinen beide Möglichkeiten ausgeschlossen zu sein: schnelle Raumfahrten und Zeitreisen in die Vergangenheit. Doch es gibt einen Ausweg. Möglicherweise kann man nämlich die Raumzeit so stark krümmen, dass eine Abkürzung zwischen A und B entsteht. Unter anderem ließe sich dies durch die Schaffung eines Wurmloches zwischen A und B bewerkstelligen. Wie der Name erkennen lässt, ist ein Wurmloch eine dünne Röhre, ein schmaler Gang in der Raumzeit, der zwei weit auseinanderliegende, nahezu flache Regionen verbinden kann. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Fuß einer hohen Bergkette. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen Sie normalerweise eine lange Strecke hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunterklettern. Es sei denn, dort befände sich ein riesiges Wurmloch, das den Fels waagerecht durchschnitte. Es lässt sich also ein künstliches oder natürliches Wurmloch denken, das aus der Nachbarschaft des Sonnensystems zu Alpha Centauri führt. Dabei könnte die Entfernung durchs Wurmloch nur einige Millionen Kilometer betragen, obwohl Erde und Alpha Centauri im gewöhnlichen Raum 40 Billionen Kilometer auseinanderliegen. Somit würden Wurmlöcher, wie alle anderen vorstellbaren Bewegungen mit Überlichtgeschwindigkeit, Reisen in die Vergangenheit gestatten. Das Konzept von Wurmlöchern, die verschiedene Regionen der Raumzeit miteinander verbinden, ist keine Erfindung von Science-Fiction-Autoren. 1935 haben Einstein und Nathan Rosen in einem Artikel nachgewiesen, dass nach der allgemeinen Relativitätstheorie Gebilde möglich sind, die sie Brücken nannten, nach heutiger Ausdrucksweise Wurmlöcher. Die Einstein-Rosen-Brücken würden nicht so lange existieren, dass ein Raumschiff sie passieren könnte. Man hat allerdings die Vermutung geäußert, eine hochentwickelte Zivilisation könnte in der Lage sein, Wurmlöcher offen zu halten. Dazu braucht man, wie sich zeigen lässt, eine Raumzeitregion mit negativer Krümmung, ähnlich der Oberfläche eines Sattels. Gewöhnliche Materie besitzt eine positive Energiedichte und verleiht der Raumzeit deshalb eine positive Krümmung, wie sie die Oberfläche einer Kugel aufweist. Um Raumzeit also derart zu krümmen, dass sie Reisen in die Vergangenheit zulässt, braucht man Materie mit negativer Energiedichte. Was heißt es, wenn wir von Materie sagen, sie besitze negative Energiedichte? Energie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Geld. Bei einer positiven Bilanz dürfen Sie sie nach Belieben verbrauchen. Doch ist es Ihnen nach den klassischen Gesetzen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten, nicht erlaubt, das Konto zu überziehen. Daher schließen diese Gesetze jede Möglichkeit von Zeitreisen aus. Doch wie in früheren Kapiteln beschrieben, wurden die klassischen Gesetze durch die der Quantenmechanik ersetzt, die auf der Unschärferelation beruht. Die Quantengesetze sind großzügiger und gestatten es Ihnen, ein oder zwei Konten zu überziehen, vorausgesetzt, die Gesamtbilanz bleibt positiv. Mit anderen Worten, die Quantentheorie lässt negative Energiedichte an einigen Stellen zu, solange sie durch positive Energiedichte an anderen Stellen ausgeglichen wird, sodass die Gesamtenergie positiv bleibt. Wir haben also Grund zu der Annahme, dass die Raumzeit gekrümmt werden kann und dass dies in einer Weise geschehen kann, dass dadurch Zeitreisen möglich werden. Laut Feynmans Methode der Aufsummierung aller Möglichkeiten ereignen sich Zeitreisen in der Vergangenheit in gewisser Weise auf der Größenskala von einzelnen Teilchen. Danach ist ein gewöhnliches Teilchen, das sich in der Zeit vorwärts bewegt, gleichbedeutend mit einem Antiteilchen, das sich in der Zeit rückwärts bewegt. In Feynmans mathematischen Verfahren können Sie ein Teilchen-Antiteilchen-Paar, das zusammen erzeugt wird und sich dann gegenseitig vernichtet, als ein einzelnes Teilchen ansehen, das sich in einer geschlossenen Schleife der Raumzeit bewegt. Solche Zeitreisen können beobachtbare Effekte hervorrufen. Nehmen wir beispielsweise an, ein Partner des Teilchen-Antiteilchen-Paares, sagen wir das Antiteilchen, fällt in ein schwarzes Loch und lässt das andere Teilchen ohne einen Partner zurück, mit dem es sich vernichten kann. Nun könnte das verlassene Teilchen zwar ebenfalls ins Loch fallen, es hätte aber auch die Möglichkeit, der Anziehungskraft des schwarzen Loches zu entkommen. In diesem Fall würde ein Beobachter aus der Ferne den Eindruck gewinnen, das schwarze Loch hätte ein Teilchen abgestrahlt. Man kann sich noch ein anderes, gleichwertiges, allerdings ebenso intuitives Bild von dem Mechanismus machen, der für die Strahlung schwarzer Löcher verantwortlich ist. Der Partner des virtuellen Paars, der ins schwarze Loch fällt, lässt sich als Teilchen verstehen, das sich rückwärts in der Zeit aus dem Loch herausbewegt. Folglich zeigt die Strahlung schwarzer Löcher, dass die Quantentheorie auf mikroskopischer Ebene die Bewegung zurück in die Vergangenheit erlaubt. Folglich können wir fragen, ob uns die Quantentheorie, vorausgesetzt wir sind in der Lage, entsprechende Fortschritte in Wissenschaft und Technik zu machen, Möglichkeiten eröffnet, eine Zeitmaschine zu bauen. Auf den ersten Blick scheint das der Fall zu sein. Doch selbst wenn die bekannten Gesetze der Physik Zeitreisen nicht zu verbieten scheinen, gibt es andere Gründe, die solche Reisen fraglich erscheinen lassen. Eine Frage lautet, falls es möglich ist, in die Vergangenheit zu reisen, warum ist da noch niemand aus der Zukunft zurückgekommen, um uns zu sagen, wie es geht? Um zu erklären, warum wir keinen Besuch aus der Zukunft erhalten, könnte man unter anderem darauf verweisen, dass die Vergangenheit festgelegt ist. Denn wir haben sie beobachtet und in ihr keine Spur von Verwerfungen erkennen können. Andererseits ist die Zukunft unbekannt und offen, so dass sie durchaus die erforderliche Krümmung enthalten könnte. Das würde eine Erklärung dafür bieten, warum wir noch nicht von Touristen aus der Zukunft überlaufen werden. Es würde allerdings nicht die Probleme beseitigen, die die Vorstellung aufwirft, Menschen könnten in der Lage sein, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte zu verändern. Warum haben wir dann keine Probleme mit der Geschichte? Nehmen wir beispielsweise an, jemand ginge zurück und verriete den Nazis das Geheimnis der Atombombe. Oder sie gingen zurück und brächten ihren Ur-Urgroßvater zur Strecke, als er noch ein Kind war. Für die Paradoxa der Zeitreise scheint es zwei Lösungsansätze zu geben. Den einen könnte man Ansatz der konsistenten Geschichte nennen. Danach könnten sie nicht in der Zeit zurückreisen, es sei denn, die Geschichte zeigte, dass sie bereits in der Vergangenheit waren. Mehr noch, gingen sie zurück, wären sie nicht in der Lage, die überlieferte Geschichte zu verändern. Sie würden ihr lediglich folgen. Nach dieser Auffassung sind Vergangenheit und Zukunft vorherbestimmt. Ihnen stünde also nicht frei zu tun, wozu sie Lust hätten. Die andere Möglichkeit, die Paradoxa der Zeitreise aufzulösen, könnte als Hypothese der alternativen Geschichten bezeichnet werden. Ihr liegt die Überlegung zugrunde, dass Zeitreisende bei ihrem Eintritt in die Vergangenheit in alternative Geschichten geraten, die sich von der überlieferten Geschichte unterscheiden. So können sie frei handeln, ohne dem Zwang der Konsistenz mit ihrer bisherigen Geschichte unterworfen zu sein. Auf amüsante Art hat Steven Spielberg das in seinen Zurück-in-die-Zukunft-Filmen demonstriert. Diese Probleme würden vermieden, wenn sich die Hypothese des Chronologieschutzes, wie ich sie nenne, als gültig erwiese. Danach verhindern die Naturgesetze in ihrem Zusammenwirken, dass makroskopische Körper Informationen in die Vergangenheit tragen können. Diese Hypothese ist unbewiesen, hat aber so gute Gründe auf ihrer Seite, dass sie wahr sein könnte. Wenn nämlich die Raumzeit so stark gekrümmt ist, dass Reisen in die Vergangenheit möglich sind, zeigen quantenmechanische Berechnungen, Dass Teilchen-Antiteilchen-Paare, die immer wieder durch geschlossene Schleifen laufen, so starke Energiedichten erzeugen, dass sie der Raumzeit eine positive Krümmung verleihen und damit der Krümmung entgegenwirken, welche die Zeitreise ermöglicht. Da jedoch noch nicht feststeht, dass es sich tatsächlich so verhält, bleibt die Frage von Zeitreisen offen. Kapitel 11: Naturkräfte und die Vereinheitlichung der Physik. Wie im dritten Kapitel dargelegt, wäre es sehr schwer gewesen, auf Anhieb eine vollständige, vereinheitlichte Theorie von allem zu entwickeln, was im Universum geschieht. Stattdessen haben wir Fortschritte erzielt, indem wir Teiltheorien erarbeiteten, die einen begrenzten Ausschnitt des Geschehens beschreiben und indem wir andere Effekte außer Acht ließen oder für sie Näherungen in Form bestimmter Zahlen einsetzten. Die wissenschaftlichen Gesetze, wie wir sie gegenwärtig kennen, enthalten viele Zahlen, beispielsweise den Wert für die elektrische Ladung des Elektrons und das Verhältnis der Massen von Proton und Elektron, die wir, zumindest im Augenblick, nicht aus der Theorie vorhersagen können. Stattdessen müssen wir sie durch Beobachtung finden und in die Gleichungen einsetzen. Manche nennen diese Zahlen fundamentale Konstanten, andere Mogelfaktoren. Egal wie sie dazu stehen, bemerkenswert ist, dass die Werte dieser Zahlen sehr fein darauf abgestimmt zu sein scheinen, dass sie die Entwicklung des Lebens ermöglichen. Wäre beispielsweise die elektrische Ladung des Elektrons nur ein wenig von ihrem tatsächlichen Wert abgewichen, wären die Sterne entweder nicht in der Lage gewesen, Wasserstoff und Helium zu verbrennen, oder sie wären nicht explodiert. In keinem Fall hätte es Leben geben können. Letztlich hoffen wir, eine vollständige, widerspruchsfreie und vereinheitlichte Theorie zu finden, die alle diese Teiltheorien als Näherungen zusammenfasst und die nicht durch irgendwelche willkürlichen Zahlen, wie etwa die Stärke der Elektronenladung, ergänzt werden muss, um sie mit den Beobachtungsdaten zur Deckung zu bringen. Die Suche nach einer solchen Theorie läuft unter dem Stichwort Vereinheitlichung der Physik. Einstein verbrachte den größten Teil seines späteren Lebens mit der erfolglosen Suche nach einer vereinheitlichten Theorie. Die Zeit war eben noch nicht reif. Es gab Teiltheorien für die Gravitation und die elektromagnetische Kraft, doch über die Kernkräfte war sehr wenig bekannt. Überdies weigerte sich Einstein, an die Realität der Quantenmechanik zu glauben. Nun scheint aber die Unschärferelation eine elementare Eigenschaft des Universums zu sein, in dem wir leben. Eine Vereinheitlichung der Theorie muss deshalb dieses Prinzip unbedingt berücksichtigen. Die Aussichten, eine solche Theorie zu finden, sind heute ungleich besser, weil wir wesentlich mehr über das Universum wissen. Doch hüten wir uns vor allzu großer Zuversicht. Zu oft schon haben wir Heureka gerufen. Anfang des 20. Jahrhunderts glaubte man beispielsweise, dass sich alles mit den Eigenschaften kontinuierlicher Materie, etwa der Elastizität und der Wärmeleitung, erklären lasse. Die Entdeckung des Atomaufbaus und die Unschärferelation setzten dieser Hoffnung ein jähes Ende. 1928 teilte dann der Physiker und Nobelpreisträger Max Born einer Gruppe von Besuchern an der Universität Göttingen abermals mit: Die Physik in der Form, wie wir sie kennen, wird es in 6 Monaten nicht mehr geben. Seine Zuversicht gründete sich auf die Entdeckung der Elektronengleichung, die Dirac kurz zuvor gelungen war. Man nahm an, dass eine ähnliche Gleichung das Proton beschreiben würde, das damals als einziges anderes Teilchen bekannt war und dass damit die theoretische Physik an ihr Ende gelangt sei. Doch die Entdeckung des Neutrons und der Kernkräfte machte auch diese Hoffnung zunichte. Trotz dieser Feststellung glaube ich, dass wir Grund zu vorsichtigem Optimismus haben. Möglicherweise stehen wir jetzt wirklich kurz vor dem Abschluss der Suche nach den letzten Gesetzen der Natur. In der Quantenmechanik gehen wir davon aus, dass die Kräfte oder Wechselwirkungen zwischen Materieteilchen alle von Teilchen getragen werden. Dabei wird ein kräftetragendes Teilchen von einem Materieteilchen, etwa einem Elektron oder Quark, emittiert. Der Rückstoß dieser Emission verändert die Geschwindigkeit des Materieteilchens. Aus dem gleichen Grund, warum eine Kanone zurückrollt, nachdem sie eine Kugel abgefeuert hat. Das kräftetragende Teilchen kollidiert anschließend mit einem anderen Materieteilchen und wird absorbiert, wodurch sich die Geschwindigkeit dieses zweiten Teilchens verändert. Das Endergebnis dieses Emissions- und Absorptionsprozesses ist ganz so, als hätte eine Kraft zwischen den beiden Materieteilchen gewirkt. Jede Kraft wird durch ihre besondere Art von Kraftteilchen übermittelt. Wenn die kräftetragenden Teilchen über große Masse verfügen, ist es schwer, sie über größere Distanzen hervorzurufen und auszutauschen. Deshalb haben die Kräfte, die sie tragen, nur eine kurze Reichweite. Wenn die kräftetragenden Teilchen dagegen keine eigene Masse haben, wirken die Kräfte über große Distanz. Die kräftetragenden Teilchen, die zwischen Materieteilchen ausgetauscht werden, sind sogenannte virtuelle Teilchen, weil sie im Unterschied zu wirklichen Teilchen von einem Teilchendetektor nicht direkt nachgewiesen werden können. Kräftetragende Teilchen lassen sich vier Kategorien zuordnen. Letztlich hoffen die meisten Physiker auf eine einheitliche Theorie, die alle vier Kräfte als verschiedene Aspekte einer einzigen erklärt. Viele Experten würden dies als das vorrangige Ziel der heutigen Physik bezeichnen. Die erste Kategorie ist die Gravitation. Diese Kraft ist universell. Das heißt, jedes Teilchen spürt die Schwerkraft, je nach seiner Masse oder Energie. Man geht davon aus, dass die Gravitationskraft durch den Austausch virtueller Teilchen, der Gravitonen, verursacht wird. Die Gravitation ist von allen vier Kräften bei weitem die schwächste. Sie ist so schwach, dass wir sie gar nicht bemerken würden, hätte sie nicht zwei besondere Eigenschaften. Sie kann über große Distanzen wirken und sie ist immer eine anziehende Kraft. So summieren sich die sehr schwachen Gravitationskräfte zwischen den einzelnen Teilchen zweier großer Körper, wie der Erde und der Sonne, zu einer beträchtlichen Größe. Die anderen drei Kräfte wirken entweder nur über kurze Entfernungen oder sie treten manchmal als Anziehungs- und manchmal als Abstoßungskräfte in Erscheinung, so dass sie sich großenteils aufheben. Die nächste Kategorie ist die elektromagnetische Kraft, die auf elektrisch geladene Teilchen wie Elektronen und Quarks wirkt, nicht aber auf nicht geladene Teilchen wie Neutrinos. Sie ist sehr viel stärker als die Gravitation. Die elektromagnetische Kraft ist ungefähr 1 Million Millionen Millionen Millionen Millionen Millionen Millionen, eine 1 mit 42 Nullen, mal größer als die Gravitation. Es gibt jedoch zwei Arten von elektrischen Ladungen, positive und negative. Die Kraft zwischen zwei positiven Ladungen ist ebenso wie die zwischen zwei negativen abstoßend, während die Kraft zwischen einer positiven und einer negativen Ladung anziehend ist. Ein großer Körper wie die Erde enthält eine annähernd gleiche Zahl von positiven und negativen Ladungen. Dadurch heben sich die Anziehungs- und Abstoßungskräfte der einzelnen Teilchen weitgehend auf, sodass die resultierende elektromagnetische Kraft sehr geringfügig ist. Doch bei den kleinen Abständen der Atome und Moleküle spielen die elektromagnetischen Kräfte eine beherrschende Rolle. Die elektromagnetische Anziehung zwischen negativ geladenen Elektronen und positiv geladenen Protonen im Kern veranlasst die Elektronen, um das Atom zu kreisen, wie die Gravitation die Erde zu ihrer Umlaufbahn um die Sonne veranlasst. Man stellt sich vor, dass die elektromagnetische Anziehungskraft durch den Austausch einer großen Zahl von virtuellen, masselosen Teilchen, den Photonen, verursacht wird. Wie gesagt, die ausgetauschten Photonen sind virtuelle Teilchen. Wenn aber ein Elektron von einer erlaubten Bahn auf eine andere, dem Kern näher gelegene, überwechselt, wird Energie freigesetzt und ein reales Photon emittiert, das als sichtbares Licht vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann, wenn es die richtige Wellenlänge hat. Entsprechend kann ein reales Photon, wenn es mit einem Atom kollidiert, ein Elektron dazu bringen, auf eine weiter außen gelegene Bahn zu springen. Dieser Vorgang verbraucht die Energie des Photons und es wird absorbiert. Die dritte Kategorie heißt schwache Kernkraft oder schwache Wechselwirkung. Im Alltag kommen wir nicht in direkten Kontakt mit dieser Kraft. Sie ist jedoch für bestimmte Arten von Radioaktivität verantwortlich, den Zerfall der Atomkerne. Eine klare Vorstellung von der schwachen Kernkraft haben wir erst seit Abdesalam vom London Imperial College und Steven Weinberg von der Harvard University 1967 unabhängig voneinander Theorien vorschlugen, die diese Wechselwirkung mit der elektromagnetischen Kraft vereinigen, so wie Maxwell 100 Jahre zuvor Elektrizität und Magnetismus vereinigt hatte. Die Vorhersagen zeigten ein so hohes Maß an Übereinstimmung mit den Experimenten, dass Salam und Weinberg 1979 den Nobelpreis für Physik erhielten. Zusammen mit Sheldon Glashow, ebenfalls von der Harvard University, der ähnliche vereinheitlichte Theorien der elektromagnetischen und der schwachen Kraft entwickelt hatte. Die vierte Kategorie schließlich ist die stärkste der vier Kräfte, die starke Kernkraft. Das ist eine weitere Kraft, mit der wir keinen direkten Kontakt haben. Doch sie ist die Kraft, die unsere Alltagswelt im Wesentlichen zusammenhält. Sie verbindet die Quarks zu Protonen und Neutronen und schließt die Protonen und Neutronen im Kern eines Atoms zusammen. Ohne die starke Kraft würde die elektrische Abstoßung zwischen den positiv geladenen Protonen jeden Atomkern im Universum auseinanderreißen. Ausgenommen den des Wasserstoffgases, denn der besteht nur aus einem einzigen Proton. Man nimmt an, dass diese Kraft von einem Teilchen getragen wird, das Gluon heißt und nur mit sich selbst und mit Quarks wechselwirkt. Die gelungene Vereinheitlichung der elektromagnetischen und der schwachen Kernkraft führte zu zahlreichen Versuchen, diese beiden Kräfte mit der starken Kernkraft zur sogenannten großen vereinheitlichten Theorie, abgekürzt GUT nach dem englischen Begriff Grand Unified Theory, zusammenzuschließen. Die resultierenden Theorien sind nicht gänzlich vereinheitlicht, da sie die Gravitation nicht einbeziehen. Auch sind sie keine wirklich vollständigen Theorien, weil sie eine Reihe von Parametern enthalten, deren Werte nicht aus der Theorie vorhergesagt werden können, sondern so gewählt werden müssen, dass sie mit den experimentellen Daten verträglich sind. Trotzdem könnten sie ein Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen, gänzlich vereinheitlichten Theorie sein. Die Hauptschwierigkeit, eine Theorie zu finden, die die Gravitation mit den anderen Kräften vereinigt, liegt darin, dass die Gravitationstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, als einzige keine Quantentheorie ist. Das heißt, die Unschärferelation der Quantenmechanik nicht berücksichtigt. Doch bislang ist es noch niemandem gelungen, eine Quantentheorie der Gravitation vorzulegen. Die Quantentheorie der Gravitation hat sich bislang so hartnäckig jedem Zugriff entzogen, weil aus der Unschärferelation folgt, dass auch leerer Raum mit Paaren virtueller Teilchen und Antiteilchen gefüllt ist. Wäre das nicht der Fall, das heißt, wäre der leere Raum tatsächlich vollkommen leer, dann wären alle Felder, also etwa das elektromagnetische und das Gravitationsfeld, exakt gleich Null. Doch mit dem Wert eines Feldes und seiner zeitlichen Veränderung verhält es sich wie mit der Position und Geschwindigkeit, das heißt Veränderung der Position, eines Teilchens. Aus der Unschärferelation folgt: Je genauer man eine dieser Größen kennt, umso weniger kann man über die andere aussagen. Deshalb kann das Feld im leeren Raum nicht genau Null sein, weil es dann einen exakten Wert Null und eine exakte Veränderungsrate ebenfalls Null hätte und gegen die Unschärferelation verstieße. Es muss ein bestimmtes Mindestmaß an Ungewissheit oder Quantenfluktuation im Wert des Feldes bleiben. Man kann sich diese Fluktuationen als Teilchenpaare vorstellen, die irgendwann zusammen erscheinen, sich trennen, abermals zusammenkommen und sich gegenseitig vernichten. Es sind virtuelle Teilchen wie die kräftetragenden Teilchen. Im Gegensatz zu realen Teilchen kann man sie nicht direkt mit einem Teilchendetektor beobachten. Doch ihre indirekten Auswirkungen, zum Beispiel kleine Veränderungen in der Energie von Elektronenbahnen in Atomen, lassen sich sehr wohl messen und stimmen bemerkenswert genau mit den theoretischen Vorhersagen überein. Im Fall der Fluktuationen des elektrischen Felds sind diese Teilchen virtuelle Photonen und im Fall der Fluktuationen des Gravitationsfeldes virtuelle Gravitonen. Bei Fluktuationen der Felder der schwachen und der starken Kraft handelt es sich jedoch um Paare virtueller Materieteilchen wie Elektronen oder Quarks und ihrer Antiteilchen. Das Problem besteht darin, dass die virtuellen Teilchen Energie besitzen. Denn da es eine unendliche Zahl von virtuellen Paaren gibt, müssten sie über eine unendliche Energiemenge und daher gemäß Einsteins Gleichung E gleich mc Quadrat, vergleiche Kapitel 5, auch über eine unendlich große Masse verfügen. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie folgt daraus, dass ihre Gravitation das Universum zu unendlich kleiner Größe krümmen würde. Das aber ist ganz offensichtlich nicht der Fall. So hat man eine Theorie, aus der die Unendlichkeit bestimmter Größen, zum Beispiel der Raum-Zeit-Krümmung, zu folgen scheint. Obwohl die Beobachtungen und Messungen ergeben, dass sie durchaus endlich sind. Dieses Problem bei der Verbindung von allgemeiner Relativitätstheorie und Unschärferelation wurde schon einige Zeit vermutet, bevor eingehende Berechnungen es 1972 bestätigten. 4 Jahre danach wurde eine mögliche Lösung, Supergravitation genannt, vorgeschlagen. Die Berechnungen allerdings, die erforderlich waren, um herauszufinden, ob solche Unendlichkeiten bestehen bleiben oder nicht, wären so lang und schwierig gewesen, dass sich niemand fand, sie vorzunehmen. Trotz dieser Probleme und obwohl die Teilchen in den Supergravitationstheorien sich nicht mit den beobachteten Teilchen zu decken schienen, hielten die meisten Wissenschaftler die Supergravitation für den richtigen Weg zur Verbindung der Gravitation mit den anderen Kräften. Doch 1984 kam es zu einem jähen Meinungsumschwung zugunsten der sogenannten String-Theorien. Vor der String-Theorie nahm man an, die fundamentalen Teilchen würden einen einzigen Punkt im Raum einnehmen. In den String-Theorien sind die grundlegenden Objekte nicht Punktteilchen, sondern Dinge, die eine bestimmte Länge besitzen, aber sonst keine weitere Dimension. Wie ein unendlich dünnes Seitenstück, im Englischen als String bezeichnet. Diese Strings können freie Enden haben, dann handelt es sich um sogenannte offene Strings, oder sie können sich in sich selbst zu Schleifen zusammenschließen, geschlossene Strings. Ein Teilchen nimmt in jedem gegebenen Augenblick einen Punkt des Raums ein. Ein String dagegen nimmt zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine Linie im Raum ein. 2 Stringstücke können sich zu einem einzigen String verbinden. Im Falle offener Strings schließen sie sich einfach an den Enden zusammen, während der Vorgang bei geschlossenen Strings der Verbindung 2er Hosenbeine zu einer Hose ähnelt. Entsprechend kann sich ein einzelnes Stringstück in 2 Strings aufteilen. Wenn die fundamentalen Objekte im Universum Strings sind, womit haben wir es dann bei den Punktteilchen zu tun, die wir in unseren Experimenten zu beobachten scheinen? In der Stringtheorie werden die Objekte, die man sich vorher als Teilchen vorstellte, durch Wellen repräsentiert, die den String entlang wandern wie die Wellen auf einer vibrierenden Drachenschnur. Doch die Strings und ihre Schwingungen sind so winzig, dass wir ihre Form selbst mit modernsten Instrumenten nicht erkennen können. Daher verhalten sie sich in allen unseren Experimenten wie winzige, unbestimmte Punkte. Stellen Sie sich ein Staubkorn vor. Von nahem oder unter einer Lupe betrachtet, werden Sie finden, dass das Korn eine unregelmäßige oder vielleicht sogar stringartige Form aufweist. Doch aus der Ferne sieht es wie ein unbestimmter Punkt aus. Die Emission eines Teilchens und seine Absorption durch ein anderes entspricht der Teilung bzw. dem Zusammenschluss von Strings. So führen Teilchentheorien zum Beispiel die Gravitationswirkung der Sonne auf die Erde darauf zurück, dass ein Graviton von einem Teilchen in der Sonne emittiert und von einem Teilchen in der Erde absorbiert wird. Die Stringtheorie hat eine eigenartige Geschichte. Sie wurde Ende der 60er Jahre entwickelt, weil man nach einer Theorie suchte, die die starke Kraft beschreibt. Man ging von dem Gedanken aus, dass Teilchen wie Protonen und Neutronen als Wellen auf einer Seite, String, angesehen werden können. Die starken Kräfte zwischen den Teilchen entsprechen dann den Stringstücken, die wie in einem Spinnennetz andere Stringabschnitte miteinander verbinden. um den beobachteten Wert der starken, zwischen Teilchen wirksamen Kraft zu erreichen, mussten die Strings Gummibändern gleichen, die mit einer Zugkraft von ungefähr 10 Tonnen ausgestattet sind. 1974 veröffentlichten Joël Cherque aus Paris und John Schwartz vom California Institute of Technology einen Artikel, in dem sie zeigten, dass sich mit der Stringtheorie auch die Gravitationskraft beschreiben lässt. Allerdings nur, wenn man eine sehr viel höhere Stringspannung von ungefähr 1000 Millionen Millionen Millionen Millionen Millionen Millionen Tonnen zugrunde lege. Bei normalen Größenverhältnissen kommt man mit der Stringtheorie zu den gleichen Vorhersagen wie die allgemeine Relativitätstheorie. Bei sehr geringen Abständen jedoch, einem kleineren als einem 1000 Millionen Millionen Millionen Millionen Millionstel eines Zentimeters, zeigten sich Unterschiede. 1984 erhielt das Interesse an Strings einen plötzlichen Auftrieb, offenbar aus zwei Gründen. Zum einen wollte der Nachweis nicht so recht gelingen, dass die Supergravitation endlich sei oder dass sie die Teilchenarten erklären könne, die wir beobachten. Zum anderen veröffentlichten John Schwartz und Mike Green vom Londoner Queen Mary College einen Artikel, in dem sie zeigten, dass die Stringtheorie in der Lage sein könnte, das Vorhandensein von Teilchen zu erklären, die, wie die Beobachtung zeigt, einen natürlichen Linksdrall haben, wie es bei einigen Teilchen, die wir beobachten, der Fall ist. Was für Gründe auch immer ausschlaggebend gewesen sein mögen, auf einmal befasste sich jedenfalls eine große Zahl von Wissenschaftlern mit der Stringtheorie. Bald wurde eine neue Version entwickelt, von der es schien, als könnte sie die beobachteten Teilchenarten erklären. Sehen Sie dazu die Feynman-Diagramme in der Stringtheorie im Booklet, Abbildung 11. Auch die Stringtheorien führen zu Unendlichkeiten, von denen man aber annimmt, dass sie sich aufheben werden. Die Stringtheorien werfen jedoch noch ein größeres Problem auf. Sie scheinen nur dann widerspruchsfrei zu sein, wenn die Raumzeit entweder 10 oder 26 Dimensionen, nicht aber wenn sie die üblichen 4 Dimensionen hat. Warum nehmen wir nur 3 Dimensionen des Raums und eine der Zeit wahr? Man nimmt an, dass es sich um andere Dimensionen als unsere alltäglichen handelt. Man nimmt an, dass die anderen Dimensionen zu einem Raum von sehr geringer Ausdehnung zusammengerollt sind. Etwa in der Größenordnung von einem Millionen Millionen Millionen Millionen Millionstel Zentimeter. Die Dimensionen sind also einfach zu klein, um von uns bemerkt zu werden. Wir sehen nur eine Dimension der Zeit und 3 des Raumes, und zwar in einer ziemlich flachen Raumzeit. Stellen Sie sich dazu die Oberfläche eines Strohhalms vor. Betrachten Sie ihn von nahem, erkennen Sie, dass er zweidimensional ist. Das heißt, die Position eines Punktes auf dem Strohhalm wird durch 2 Zahlen angegeben. Durch die Länge entlang des Halms und die Strecke entlang der kreisförmigen Dimension. Allerdings ist die kreisförmige Dimension viel kleiner als die Längendimension. Daher ist die Dicke des Strohhalms aus der Ferne nicht mehr wahrzunehmen, so dass er eindimensional aussieht. Mit anderen Worten, es scheint, als brauchten Sie nur die Länge entlang des Strohhalms anzugeben, um die Position eines Punktes zu bestimmen. Wenn diese Vorstellung richtig ist, so bedeutet sie nichts Gutes für die Leute, die von Reisen durch die Weiten des Weltraums träumen. Die zusätzlichen Dimensionen wären viel zu klein, um ein Raumschiff durchzulassen. Außerdem wirft sie für die Wissenschaftler ein weiteres schwieriges Problem auf. Warum sind nur einige und nicht alle Dimensionen zu einer kleinen Kugel zusammengerollt? Vermutlich waren im sehr frühen Universum alle Dimensionen stark gekrümmt. Warum haben sich 3 Dimensionen des Raums und eine der Zeit entrollt, während die anderen fest zusammengerollt blieben? Eine mögliche Antwort liefert das anthropische Prinzip, das sich in dem Satz zusammenfassen lässt: Wir sehen das Universum so, wie es ist, weil wir existieren. Es gibt 2 Versionen des anthropischen Prinzips, eine schwache und eine starke. Nach dem schwachen anthropischen Prinzip werden in einem Universum, das groß oder unendlich im Raum und oder in der Zeit ist, die für die Entwicklung intelligenten Lebens erforderlichen Bedingungen nur in bestimmten, räumlich und zeitlich begrenzten Regionen erfüllt sein. Es sollte die intelligenten Wesen, die diese Regionen bewohnen, deshalb nicht überraschen, wenn sie feststellten, dass ihr Abschnitt des Universums den Bedingungen gerecht werde, die für ihre Existenz notwendig sind. Das ähnelt ein wenig der Situation eines reichen Menschen, der keine Armut sieht, weil er in einem wohlhabenden Viertel wohnt. Einige gehen jedoch viel weiter und schlagen eine starke Version des Prinzips vor. Nach dieser Theorie gibt es entweder viele verschiedene Regionen des Universums oder viele verschiedene Universen, jedes mit einem eigenen Urzustand und vielleicht mit seinem eigenen System von Naturgesetzen. In den meisten dieser Universen sind nach dieser Auffassung die Bedingungen nicht für die Entwicklung komplizierter Organismen geeignet. Nur in wenigen Universen wie dem unseren entwickelten sich intelligente Wesen und fragten sich, warum ist das Universum so, wie wir es sehen? Unter diesen Umständen ist die Antwort einfach. Wäre es anders, wären wir nicht hier. Nur wenige Forscher würden die Gültigkeit oder Nützlichkeit des schwachen anthropischen Prinzips in Frage stellen. Aber es gibt eine Reihe von Einwänden, die sich gegen das starke anthropische Prinzip als Erklärung des beobachteten Zustands des Universums vorbringen lassen. Zum Beispiel der folgende: In welchem Sinne lässt sich sagen, dass diese verschiedenen Universen vorhanden sind? Wenn sie wirklich getrennt voneinander existieren, dann kann das Geschehen in einem anderen Universum keine beobachtbaren Konsequenzen für unser eigenes haben. Deshalb sollten wir uns an das Ökonomieprinzip halten und sie aus der Theorie ausklammern. Wenn sie dagegen nur verschiedene Regionen ein und desselben Universums sind, müssten in jeder Region die gleichen Naturgesetze gelten, weil wir uns sonst nicht kontinuierlich von einer Region zur anderen bewegen könnten. In diesem Falle wäre der einzige Unterschied zwischen den Regionen ihr Anfangszustand, womit aus dem starken anthropischen Prinzip das schwache würde. Das anthropische Prinzip liefert eine mögliche Antwort auf die Frage, warum sich die Extradimensionen der Stringtheorie aufgerollt haben. Zwei Raumdimensionen scheinen für die Entwicklung so komplizierter Wesen, wie wir es sind, nicht auszureichen. Probleme würde es auch bei mehr als drei Raumdimensionen geben. Die Gravitationskraft zwischen zwei Körpern würde mit der Entfernung rascher abnehmen als in drei Dimensionen. Das hätte zur Folge, dass die Umlaufbahnen der Planeten, zum Beispiel die der Erde um die Sonne, instabil würden. Die geringste Ablenkung von einer kreisförmigen Umlaufbahn, wie sie etwa die Gravitation anderer Planeten verursachen könnte, würde dazu führen, dass sich die Erde in Spiralen auf die Sonne zu- oder von ihr fortbewegte. Wir würden entweder erfrieren oder verbrennen. Dieses Verhalten der Gravitation bei wachsender Entfernung in mehr als drei Dimensionen hätte auch zur Folge, dass die Sonne keinen stabilen Gleichgewichtszustand zwischen Druck und Gravitation herstellen könnte. Sie würde entweder auseinanderfallen oder zu einem schwarzen Loch zusammenstürzen. In beiden Fällen wäre sie als Wärme- und Lichtquelle für das Leben auf der Erde ohne großen Wert. Genauso wie die Gravitationskräfte verhielten sich im Kleinen die elektrischen Kräfte, die das Elektron veranlassen, um den Atomkern zu kreisen. Das Elektron würde sich also entweder gänzlich von dem Atom entfernen oder spiralförmig in den Kern wandern. In beiden Fällen hätten wir es nicht mehr mit Atomen zu tun, wie wir sie kennen. Daraus scheint zu folgen, dass das Leben, zumindest in der uns bekannten Form, nur in Regionen der Raumzeit vorkommen kann, in denen genau drei Raum- und eine Zeitdimension nicht eng zusammengerollt sind. Dies würde bedeuten, dass man sich auf das schwache anthropische Prinzip berufen könnte. Vorausgesetzt, man kann beweisen, dass die Stringtheorie solche Regionen des Universums zumindest zulässt. Und dies scheint der Fall zu sein. Es mag durchaus andere Regionen des Universums geben oder andere Universen, was immer das bedeuten mag, in denen alle Dimensionen eng zusammengerollt oder in denen mehr als vier Dimensionen nahezu flach sind. Doch in solchen Regionen gäbe es keine intelligenten Wesen, die die Auswirkungen anderszahliger Dimensionen beobachten könnten. Ein weiteres Problem liegt darin, dass es mindestens fünf verschiedene Stringtheorien gibt. Zwei der offenen Strings und drei verschiedene Theorien geschlossener Strings. Sowie Millionen Arten, die von der Stringtheorie vorhergesagten zusätzlichen Dimensionen aufzurollen. Warum sollte man sich auf eine Stringtheorie und eine Form des Aufrollens beschränken? Eine Zeit lang wusste man keine Antwort darauf und die Entwicklung stagnierte. Um 1994 begannen dann Wissenschaftler etwas zu entdecken, was Dualitäten genannt wird. Verschiedene Stringtheorien und verschiedene Arten, die Dimensionen aufzurollen, könnten zu gleichen Ergebnissen in vier Dimensionen führen. Mehr noch. Neben den Teilchen, die einen einzigen Punkt im Raum einnehmen, und den Strings, die Linien sind, stieß man jetzt auf die sogenannten P-Branen, die zwei oder mehr Dimensionen im Raum besitzen. Ein Teilchen lässt sich als Nullbran und ein String als Einbran verstehen. Eine Zweibran kann man sich als zweidimensionale Membran denken. Höherdimensionale Branen lassen sich kaum noch vorstellen. Offenbar herrscht eine Art Demokratie im Reich von Supergravitations-, String- und P-Bran-Theorie. Sie scheinen sich gut zu vertragen, ohne dass sich von einer sagen ließe, sie sei fundamentaler als die andere. Es hat den Anschein, als seien sie unterschiedliche Annäherungen an eine fundamentale Theorie, die jeweils in verschiedenen Situationen gültig sind. Nach dieser wahrhaft grundlegenden Theorie sucht man bislang vergeblich. Und ich denke, dass es diese eine allumfassende Formulierung der fundamentalen Theorie vielleicht gar nicht gibt. Möglicherweise haben wir hier das gleiche Problem wie bei Landkarten. Die Oberfläche der Erde oder eines Torus lässt sich nicht durch eine einzige Karte beschreiben. Um jeden Punkt zu erfassen, braucht man für die Erde mindestens zwei und für den Torus vier Karten. Jede Karte ist nur für eine begrenzte Region gültig, aber verschiedene Karten überschneiden sich in bestimmten Regionen. Eine solche Zusammenstellung von Karten liefert eine vollständige Beschreibung der Oberfläche. Entsprechend müssen vielleicht in der Physik verschiedene Formulierungen in verschiedenen Situationen verwendet werden, wobei zwei verschiedene Formulierungen in Situationen, in denen sich beide verwenden lassen, übereinstimmen würden. Wenn es sich so verhielte, wäre die gesamte Zusammenstellung verschiedener Formulierungen als vollständige, vereinheitlichte Theorie zu betrachten, auch wenn sie sich nicht durch ein einziges System von Postulaten ausdrücken ließe. Doch selbst das könnte mehr sein, als die Natur erlaubt. Aber kann es überhaupt eine solche einheitliche Theorie geben? Oder jagen wir vielleicht nur einem Phantom hinterher? Drei Möglichkeiten zeichnen sich ab. Erstens. Es gibt wirklich eine vollständige, einheitliche Theorie, die wir eines Tages entdecken werden, wenn wir findig genug sind. Zweitens. Es gibt keine endgültige Theorie des Universums, nur eine unendliche Folge von Theorien, die das Universum von Mal zu Mal genauer beschreiben, aber nie ganz exakt sind. Drittens. Es gibt keine Theorie des Universums. Ereignisse können nicht über ein gewisses Maß an Genauigkeit hinaus vorhergesagt werden, jenseits dessen sie zufällig und beliebig auftreten. Manch einer wird der dritten Möglichkeit zuneigen, weil ein vollständiges System von Gesetzen Gottes Freiheit einschränken würde, seine Meinung zu ändern und in die Welt einzugreifen. Aber könnte Gott, da er doch allmächtig ist, nicht seine Freiheit beschneiden, wenn er es wollte? Mit der Entwicklung der Quantenmechanik sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich Ereignisse nicht mit letzter Genauigkeit vorhersagen lassen. Wenn man möchte, kann man dieses Zufallselement natürlich dem Eingreifen Gottes zuschreiben. Doch es wäre eine sehr merkwürdige Form der Intervention. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie irgendeinem Zweck dienen würde. Denn wäre das der Fall, könnte dieser Eingriff definitionsgemäß nicht zufällig sein. In neuerer Zeit haben wir die dritte Möglichkeit durch eine Neudefinition der wissenschaftlichen Zielsetzungen ausgeschlossen. Unsere Absicht ist es, ein System von Gesetzen zu formulieren, mit deren Hilfe wir Ereignisse nur innerhalb der Grenzen vorhersagen können, die durch die Unschärferelation gesetzt werden. Die zweite Möglichkeit, dass es eine unendliche Folge von immer genaueren Theorien gibt, deckt sich mit all den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Immer wieder haben wir die Genauigkeit unserer Messungen verbessert oder eine neue Klasse von Beobachtungen erreicht, woraufhin wir neue Phänomene entdeckt haben, die von der vorhandenen Theorie nicht vorhergesagt wurden. Und um sie zu erklären, mussten wir unsere Theorie abändern und weiterentwickeln. Die Untersuchung von Teilchen, die mit immer höheren Energien wechselwirken, könnte tatsächlich neue Schichten im Aufbau der Materie offenbaren, die noch fundamentaler sind als die Quarks und Elektronen, die wir gegenwärtig für Elementarteilchen halten. Was würde es bedeuten, wenn wir tatsächlich die endgültige Theorie des Universums entdeckten? Wie im dritten Kapitel dargelegt, könnten wir nie ganz sicher sein, ob wir tatsächlich die richtige Theorie gefunden hätten, da Theorien sich nicht beweisen lassen. Doch wenn die Theorie mathematisch schlüssig wäre und stets Vorhersagen lieferte, die sich mit den Beobachtungen deckten, so könnten wir mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es die richtige wäre. Damit wäre ein langes und ruhmreiches Kapitel in der Geschichte des menschlichen Bemühens um das Verständnis des Universums abgeschlossen. Aber auch der Laie würde eine ganz neue Vorstellung von den Gesetzen gewinnen, die das Universum regieren. Zu Newtons Zeit konnte der Gebildete noch den gesamten Horizont menschlichen Wissens überblicken, zumindest in groben Umrissen. Seither aber hat sich die Entwicklung der Wissenschaften so beschleunigt, dass dazu niemand mehr imstande ist. Da man die Theorien ständig verändert, um sie neuen Beobachtungen anzupassen, können sie nie zu einer für den Laien verständlichen Form verarbeitet und vereinfacht werden. Nur wenige Menschen vermögen, mit dem raschen Wandel unserer Erkenntnisse Schritt zu halten. Und das nur, wenn sie dafür ihre ganze Zeit opfern und sich auf ein kleines Fachgebiet spezialisieren. Alle anderen haben kaum eine Vorstellung von den Fortschritten, die erzielt werden, und der Aufregung, die sie hervorrufen. Vor 70 Jahren haben, wenn man Eddington Glauben schenken darf, nur zwei Menschen die allgemeine Relativitätstheorie verstanden. Heute sind es Zehntausende von Hochschulabsolventen und viele Millionen Menschen sind zumindest in groben Zügen mit ihr vertraut. Würde man eine vollständige und vereinheitlichte Theorie entdecken, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis man sie in der gleichen Weise so weit verarbeitet und vereinfacht hätte, dass sie sich zumindest skizzenhaft in den Schulen vermitteln ließe. Wir wären dann alle bis zu einem gewissen Grad in der Lage, die Gesetze zu verstehen, die unser Universum bestimmen und die für unsere Existenz verantwortlich sind. Selbst wenn wir eine vollständige, vereinheitlichte Theorie entdecken, würde dies nicht bedeuten, dass wir ganz allgemein Ereignisse vorhersagen könnten. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wird unsere Vorhersagefähigkeit durch die Unschärferelation der Quantenmechanik eingeschränkt. Ein Prinzip, das sich durch nichts außer Kraft setzen lässt. In der Praxis wirkt sich diese Einschränkung jedoch weniger restriktiv aus als die zweite. Sie erwächst aus unserer Unfähigkeit, die Gleichungen der Theorie von sehr einfachen Situationen abgesehen, exakt zu lösen. Wir können noch nicht einmal exakte Lösungen für die Bewegung dreier Körper in einer so einfachen Theorie wie Newtons Gravitationstheorie finden. Und die Schwierigkeiten wachsen mit der Zahl der Körper und der Komplexität der Theorie. Die Gesetze, die, von ganz extremen Bedingungen abgesehen, das Verhalten der Materie regieren, sind uns bereits bekannt. Vor allem kennen wir die grundlegenden Gesetze, die chemische und biologische Prozesse steuern. Aber das heißt noch lange nicht, dass in jenen Bereichen automatisch alle Probleme gelöst werden. Jedenfalls haben wir zum Beispiel bislang wenig Erfolg damit gehabt, menschliches Verhalten aus mathematischen Gleichungen vorherzusagen. Eine vollständige, widerspruchsfreie, vereinheitlichte Theorie ist nur der erste Schritt. Unser Ziel ist ein vollständiges Verständnis der Ereignisse um uns her und unserer Existenz. Kapitel 12. Schluss. Wir leben, so stellen wir fest, in einer befremdlichen Welt. Wir möchten verstehen, was wir um uns herum wahrnehmen und fragen: Wie ist das Universum beschaffen? Welchen Platz nehmen wir in ihm ein? Woher kommt es und woher kommen wir? Warum ist es so und nicht anders? Indem wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, machen wir uns ein Weltbild zu eigen. Nicht anders als der unendliche Schildkrötenturm, auf dem die flache Erde ruht, ist auch die Superstring-Theorie ein solches Weltbild. Wenn dieser auch sehr viel mathematischer und genauer ist als der Schildkrötenturm, so sind sie doch beide nur Theorien des Universums. Beide sind durch Beobachtung nicht zu belegen. Niemand hat je die Riesenschildkröte mit der Erde auf ihrem Rücken entdeckt. Aber ein Superstring ist bislang auch noch nicht gesichtet worden. Doch kann die Schildkrötentheorie nicht als gute wissenschaftliche Theorie gelten, weil aus ihr folgt, dass die Menschen vom Rand der Welt hinunterfallen müssen. Dies deckt sich nicht mit unserer Erfahrung. Die ersten theoretischen Versuche, das Universum zu beschreiben und zu erklären, beriefen sich auf Götter und Geister, die die Ereignisse und Naturerscheinungen lenkten und auf sehr menschliche, unberechenbare Weise handelten. Sie bewohnten die Natur, Flüsse und Berge, aber auch Himmelskörper wie Sonne und Mond. Sie mussten besänftigt und freundlich gestimmt werden, wenn die Felder fruchtbar seien und die Jahreszeiten ihren gewohnten Gang nehmen sollten. Allmählich bemerkten die Menschen jedoch gewisse Regelmäßigkeiten. Die Sonne ging immer im Osten auf und im Westen unter, ganz gleich, ob man dem Sonnengott geopfert hatte oder nicht. Sonne, Mond und Planeten folgten genau festgelegten Himmelsbahnen, die man genau vorhersagen konnte. Zunächst zeigten sich diese Regelmäßigkeiten und Gesetze nur in der Astronomie und in einigen wenigen anderen Situationen. Doch mit fortschreitender Entwicklung der menschlichen Kultur wurden immer mehr Regelmäßigkeiten und Gesetze entdeckt, vor allem in den letzten 300 Jahren. Der Erfolg dieser Gesetze ermutigte Laplace Anfang des 19. Jahrhunderts, den wissenschaftlichen Determinismus zu verkünden. Es werde ein System von Gesetzen geben, behauptete er, aus dem sich die Entwicklung des Universums detailliert ableiten lasse, wenn dessen Zustand zu einem beliebigen Zeitpunkt vollständig bekannt sei. Wir wissen heute, dass sich die deterministischen Hoffnungen Laplace nicht einlösen lassen, jedenfalls nicht so, wie er sich das vorstellte. Aus der Unschärferelation der Quantenmechanik folgt, dass sich bestimmte Größenpaare, also etwa der Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens, nicht beide mit absoluter Genauigkeit vorhersagen lassen. Die Quantenmechanik löst dieses Problem durch Theorien, in denen Teilchen keine festgelegten Positionen und Geschwindigkeiten haben, sondern durch eine Welle repräsentiert werden. Diese Quantentheorien sind insofern deterministisch, als sie Gesetze für die Entwicklung der Welle mit der Zeit angeben. Wenn man eine Welle zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, dann kann man sie für einen anderen Zeitpunkt berechnen. Das unvorhersagbare Zufallselement kommt nur dann ins Spiel, wenn wir versuchen, die Welle in Hinblick auf die Positionen und Geschwindigkeiten der Teilchen zu interpretieren. Aber vielleicht ist das unser Fehler. Vielleicht gibt es keine Teilchenpositionen und Geschwindigkeiten, sondern nur Wellen. Mag sein, dass wir lediglich versuchen, die Wellen in unser vorgefasstes Schema von Positionen und Geschwindigkeiten hineinzuzwingen. Das daraus resultierende Missverhältnis wäre die Ursache der scheinbaren Unvorhersagbarkeit. So haben wir die Aufgabe der Wissenschaft neu definiert. Es geht um die Entdeckung von Gesetzen, die es uns ermöglichen, Ereignisse innerhalb der Grenzen vorherzusagen, die uns die Unschärferelation setzt. Die Frage bleibt jedoch, wie oder warum wurden die Gesetze und der Anfangszustand des Universums gewählt? In diesem Buch habe ich mich auf die Gesetze konzentriert, die die Gravitation betreffen, weil sie den großräumigen Aufbau des Universums bestimmt. Auch wenn sie die schwächste der vier Kräfte ist. Die Gravitationsgesetze vertragen sich nicht mit der bis vor nicht allzu langer Zeit vertretenen Auffassung, das Universum sei unveränderlich. Da die Gravitation stets als Anziehungskraft wirkt, muss es sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie muss es in der Vergangenheit einen Zustand unendlicher Dichte gegeben haben, den Urknall, der den Anfang der Zeit markiert. Entsprechend müsste es, wenn das gesamte Universum rekollabieren würde, einen weiteren Zustand unendlicher Dichte in der Zukunft geben, den großen Endkollaps, das Ende der Zeit. Selbst wenn das ganze Universum nicht wieder in sich zusammenstürzt, so gibt es doch Singularitäten in allen abgegrenzten Regionen, die zu schwarzen Löchern kollabiert sind. Diese Singularitäten bedeuten für jeden, der in das schwarze Loch hineinfällt, das Ende der Zeit. Beim Urknall und in anderen Singularitäten, so die Theorie, büßen alle Gesetze ihre Geltung ein. Wenn wir die Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie verbinden, so scheint sich eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Raum und Zeit können zusammen einen endlichen, vierdimensionalen Raum ohne Singularitäten und ohne Ränder bilden, ähnlich wie die Oberfläche der Erde, nur mit mehr Dimensionen. Es scheint, dass diese Theorie viele der beobachteten Eigenschaften des Universums erklären kann, zum Beispiel seine großräumige Gleichförmigkeit und die kleinräumigen Verstöße gegen die Einheitlichkeit in Gestalt von Galaxien, Sternen und auch Menschen. Sie kann sogar den Zeitpfeil erklären, den wir beobachten. Doch wenn das Universum vollständig in sich abgeschlossen ist, ohne Singularitäten und Grenzen und sich erschöpfend durch eine vereinheitlichte Theorie beschreiben ließe, so hätte dies tiefgreifende Auswirkungen auf Gottes Rolle als Schöpfer. Einstein hat einmal gefragt, wie viel Entscheidungsfreiheit hatte Gott bei der Erschaffung des Universums? Wenn die Kein-Rand-These zutrifft, so blieb ihm bei der Wahl der Anfangsbedingungen überhaupt keine Freiheit. Natürlich hätte es immer noch in seinem Ermessen gestanden, die Gesetze zu wählen, die das Universum bestimmen. Auch wenn nur eine vereinheitlichte Theorie möglich ist, so wäre sie doch nur ein System von Regeln und Gleichungen. Wer bläst den Gleichungen den Odem ein und erschafft ihnen ein Universum, das sie beschreiben können? Die übliche Methode, nach der die Wissenschaft sich ein mathematisches Modell konstruiert, kann die Frage, warum es ein Universum geben muss, welches das Modell beschreibt, nicht beantworten. Warum muss sich das Universum all dem Ungemach der Existenz unterziehen? Ist die vereinheitlichte Theorie so zwingend, dass sie diese Existenz herbeizitiert? Oder braucht das Universum einen Schöpfer? Und wenn ja, wirkt er noch in irgendeiner anderen Weise auf das Universum ein? Und wer hat ihn erschaffen? Bislang waren die meisten Wissenschaftler zu sehr mit der Entwicklung neuer Theorien beschäftigt, in denen sie zu beschreiben versuchten, was das Universum ist, um die Frage nach dem Warum zu stellen. Andererseits waren die Leute, deren Aufgabe es ist, nach dem Warum zu fragen, die Philosophen, nicht in der Lage, mit der Entwicklung naturwissenschaftlicher Theorien Schritt zu halten. Im 18. Jahrhundert betrachteten die Philosophen den gesamten Bereich menschlicher Erkenntnis, einschließlich der Naturwissenschaften, als ihr angestammtes Gebiet und erörterten auch Fragen wie etwa die nach dem Anfang des Universums. Im 19. und 20. Jahrhundert jedoch wurde die Naturwissenschaft zu fachlich und mathematisch für Laien, zu denen nun auch die Philosophen gehörten. Sie engten den Horizont ihrer Fragen immer weiter ein, bis schließlich Wittgenstein, einer der bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, erklärte: Alle Philosophie ist Sprachkritik. Ihr Zweck ist die logische Klärung von Gedanken. Was für ein Niedergang für die große philosophische Tradition von Aristoteles bis Kant. Wenn wir jedoch wirklich eine vollständige Theorie entdecken, dürfte sie nach einer gewissen Zeit in ihren Grundzügen für jedermann verständlich sein, nicht nur für ein paar Spezialisten. Dann werden wir uns alle, Philosophen, Naturwissenschaftler und Laien, mit der Frage auseinandersetzen können, warum es uns und das Universum gibt. Wenn wir die Antwort auf diese Frage fänden, wäre das der endgültige Triumph der menschlichen Vernunft. Denn dann würden wir Gottes Plan kennen.